Radio nach Jazz im Deutschlandfunk. Encontros, improvisierte Musik der anderen Amerikas mit Karl Lippegaus und einer Begegnung in einer Bar von Egberto Gismonti und Aerto Moreira. Marcaram encontro na mesa do bar. Na cela da morte, um rastro de sangue, um cheiro de mar. O velhinho novo dança no seu fado na mesa do bar. O anjo da noite espera calado no fundo do bar. Até minha morte marcarão um encontro na mesa do bar. Que bora velório, as velas brilhando ao vento da noite. Um gosto de festa, um beijo de vinho. Na beira do dia, a noite se cala, os mortos se calam na mesa do Das Jahr 1870 tauchten die ersten Choros in Rio de Janeiro auf, noch vor der Abschaffung der Sklaverei und dem Ausruf der Republik. Anfangs wurden Choros gespielt mit Flöten, Gitarre, Cavaquinho, einer kleinen Gitarre und gelegentlich Posaune, vorwiegend von Mestizen aus der urbanen Mittelklasse. Mit den neuen Medien, Tonaufzeichnung, Radio, Stummfilm und so weiter, drangen um die Jahrhundertwende immer neue Einflüsse in die brasilianische Populärmusik ein und der klassische Choro wich mehr und mehr der Samba, dem Samba. Erst Ende der 1940er Jahre wurde Choro wieder mehr gehört und der Tenorsaxophonist und Komponist Pixinguinha, der über 600 Choros komponiert haben soll, wurde sein größter Interpret. Sein größter Fan ist der Mandolinenvirtuose Hamilton Giolanda. Der hat mir erzählt, Pixinguinha sei ein Mythos, eine Legende. Er sei derjenige gewesen, der es geschafft habe, das Choro-Genre zu vereinheitlichen und die Sache auf den Punkt zu bringen. Er mischte viele Einflüsse zusammen und von ihm abfingen die Leute die Musik, die er machte, als Choro zu identifizieren an. Es gibt ein sehr schönes Foto von Pixinguinha mit Louis Armstrong, als dieser Rio besuchte. Und das zeigt auch ein bisschen für mich die Verwandtschaft zwischen Choro und Jazz. Jetzt muss man die Ohren spitzen, denn Pixinguinha ist gar nicht so leicht zu erkennen bei dieser uralten Aufnahme. Da ist die Flöte, die die Melodie spielt. Und, wenn Sie genauer hinhören, ein Tenorsaxophon, das praktisch gegen die Flöte spielt. Und dieses Saxophon spielt der berühmte Pixinguinha. Zero von und mit Pixinguinha. Und jetzt Monica Salmaso. Sie wurde 1971 in Sao Paulo geboren. 1995 veröffentlichte sie ihr erstes eigenes Album Afro Sambas. Damit wurde sie als beste Sängerin für einen großen Musikpreis in Brasilien nominiert. 1998, also 3 Jahre später, folgte das Album Trampolin, das wir jetzt hören, mit dem Perkussionisten Nana Vasconcelos. Ein Jahr später produzierte der Bassist Rodolfo Ströter aus der Musikkommune von Hermeto Pascoal mit Monika das Album Voadeira, das von der Presse als eines der besten brasilianischen Popalben des Jahres bewertet wurde und die Zeiten gut überstanden haben beide Alben der Paulista. Hier ist Monika Salmaso mit Nana Vasconcelos. Thank you. Ein brasilianischer Meistergitarrist an der Gitarre, der auch und gerade in Deutschland sehr, sehr populär wurde. Baden-Powell war das mit Canto Giussano von Vinicius de Moraes und dem Gitarristen zusammen komponiert. Hier ein kurzer Ausschnitt aus einem Interview mit Baden-Powell. Mas a minha sorte é que eu comecei a estudar violão, o clássico do violão também, embora a gente toque música. Es war eher Zufall, dass ich erstmal klassische Gitarre studierte. Auch wenn man populäre Musik spielt, erfordert das ein gewisses Maß an Disziplin. Wir lernen, wie man das Instrument hält, wie man richtig sitzt und spielt, und das von zartestem Alter an. Das führt uns durchs ganze Leben. Je mehr man an sich arbeitet, umso mehr Resultate erzielt man, und das schon zu Beginn. Ich hätte sehr gut als Autodidakt rein nach Gehör lernen können und innerhalb gewisser Grenzen ein entsprechendes Niveau erreicht, aber ich hätte keine Fortschritte gemacht. Es ist wie beim Schreibmaschine-Schreiben. Wer mit 5 Fingern tippt, hat mehr Flexibilität als der, der nur mit 2 Fingern schreibt. Das hat mir das Studium vermittelt. Isso aqui, a escola do violão é que dá isso. Das war Musik von Egberto Gismonti aus seinem Album No Caipira. Der brasilianische Pianist, Komponist und Gitarrist sagte mir einmal in einem frühen Gespräch, als er zum ersten Mal in Deutschland gastierte: Andere Leute führen Tagebuch, ich mache Schallplatten. A possibilidade que me tem sido dada é de ter um álbum sonoro da minha vida. Meine Musik ist wie ein klingendes Tagebuch meines Lebens. Ich hatte die Möglichkeit, solche Tagebücher anzulegen, und so sammle und ordne ich meine Erinnerungen. Es ist kein zeitgenössischer Jazz, so wie viele meine Musik im Ausland gerne sehen würden. Eigentlich fußt sie auf sehr alten Traditionen und Wurzeln. Dieses neue Album, Zigzag zum Beispiel, das den Fluss des Wassers verfolgt, das ist eine der ältesten Sachen, die ich je gemacht habe. Es klingt alles sehr modern, aber das nur, weil die Gesellschaften heute so weit von ihren Wurzeln entfernt sind, so weit getrennt von ihrer Nabelschnur, ihrer Lifeline. Wenn man heute in der ersten Welt von sehr einfachen Dingen spricht, von der Nabelschnur, von der Liebe, von dem Kuss, von der Zärtlichkeit, dann kommt das den Leuten komisch vor. Ich aber glaube, jeder Anfang ist unfreiwillig, auch der kreative Prozess. Und davon wollen die Leute hier nichts wissen. Estão muito afastados. It's the lifeline. Claro, it's the lifeline. Right, it's the lifeline. Choro Samba von Hermeto Pasquale, beziehungsweise von Hamilton Giolanda, dessen Idol Hermeto Pasquale ist, wie auch Egberto Gismonti, den wir davor hörten. Es sind drei Musiker aus Brasilien, denen jedes Schubladendenken in der Musik völlig fremd ist. Ein Purist ist Hamilton definitiv nicht. Gute Musik braucht keine Etiketten, sagt er. Gute Musik braucht sie nicht, um zu existieren. Seit 30 Jahren ist er völlig vernarrt in sein Instrument, das Bandolim, eine Weiterentwicklung der klassischen portugiesischen Gitarre und der Mandoline. Consolation, der Trost, gespielt von Baden-Powell. Ein alter Mann tanzt den Samba, anmutig und lächerlich zugleich, lüstern und engelhaft, glücklich, sich verlierend in der Musik. Das brasilianische Volk gefangen in seinem Paradox. Ein Film von Glauber Rocha, ein großes Kreuz am nächtlichen Strand, überschattet eine Versammlung von hochelegant gekleideten Politikern und Transvestiten sowie Indianern aus dem Karneval. Mit Händen fast greifbar wird das Groteske und damit die Entdeckung einer Insel, die immer wieder aufs Neue entdeckt und wieder versteckt wird. Brasilien. Das schreibt Caetano Veloso in seinem immer noch sehr, sehr lesenswerten Buch, wenn es auch sehr seltsam geschrieben ist, Tropical Truth. Die Wunder der Küche von Bahia preist Carmen Miranda an. O tabuleiro da baiana tem Vatapá, oi, caruru Mungunzá, oi, tem umbu Ai, oi, oi Se eu pedir, você me dá me o seu coração Seu amor, ia, ia No coração da baiana tem Seu samba, oi, canjere E o samba, oi, candomblé Pra você Juro por Deus, Deus. inteirinha pra mim. Sim, mas depois, o que será de nós dois? Seu amor é tão vulgar e enganador. Mentirosa, mentirosa, mentirosa, tudo já fiz. Fui até nunca enxerer pra ser feliz. Meus trapinhos juntei com você. Sim, mas depois vai ser mais uma ilusão. E no amor quem governa o coração? No tabuleiro da baiana tem... Vatapá, oi, caruru, mungunzá, oi, tem umbu, vai, oi, oi. Se eu pedir você me dá, me dá. No seu coração também, seu amor, iaiá. Ia. E no coração da baiana também tem. Seu céu, oi, canjeiro. E no céu, oi, candomblé. Pra você. Ende nächsten Jahres wird die große brasilianische Schriftstellerin Clarice Lispector 100 Jahre alt, wäre sie geworden, muss man sagen. Und sie hat mal etwas sehr Interessantes über die Verbindung von Musik und Literatur gesagt. Zitat: Ich improvisiere, aber was ist schon Schlimmes daran? Ich improvisiere so, wie im Jazz Musik improvisiert wird. Jazz in der Ekstase. Ich improvisiere vor Publikum. Ein weiteres Zitat von Clarice Lispector: Nur durch die Arbeit an den Worten kann der Mensch ein Verhältnis zur Welt aufbauen, so unstet und so zerbrechlich es auch sein mag. Thank you. coi coptica te manco, come coi coptica te manco, cambrunha min coco, canta cunha, cambro cunha, nha min coco, nha, lura pomera, paco pego a taplai o meu white top, paga gato numera, pegue oi tim, tim, tim, pa, toyango tapmera pa, tora ya lembra. Maldita sea la perra del compa y parra, que por mandarlo a la porra, ayer me mordió la perra. Como me mordió la perra, a la corte lo llevé, y parra soltó la perra, y el señor juez lo mordió. Pero qué lío, pero qué lío, pero qué lío, compa y Andrés. El juez llamaba a Parra constantemente, y Parra estaba presente, y el juez no le contestaba. Como no le contestaba, a la porra lo mandó, y Parra soltó la perra, y el señor juez lo mordió. Pero qué lío, pero qué lío, pero qué lío, compañero. Ay, señor, que yere ye, porque la gente reía, y en eso se para el juez, y oigan bien lo que decía. 30 días pa' la perra, y a Parra le echó 100 días, y todo el que allí reía, 6 meses y para la porra. Pero qué lío, pero qué lío, pero qué lío, compañero. Tengo perra, pues soy el acusador. Me dijo, oiga usted, señor, si vuelve aquí con la perra, con esa perra de Parra, lo mandaré a fusilar. A usted, a la perra y a Parra, allá por el platanal. Pero qué lío, pero qué lío, pero qué lío, compañero Andrés. Pero qué lío, pero qué lío, con la perra de Parra. Das Orchester Amerika und Eliades Ochoa, bekannt vom Buena Vista Social Club mit Gesang und Gitarre. Oscar Hijuelos, die Mambo Kings spielen Songs der Liebe, ein Roman. Er erinnerte sich an die Partys, die sie in den glücklichen Tagen feierten. Der Sog der Vergangenheit war übermächtig.

Sergio und Oder Yarasat spielten Musik von Astor Piazzolla. Der Tango hatte vermutlich seine größte Zeit in den 1940er Jahren, als Piazzolla, der seine Kindheit in New York verbracht hatte, 1936 mit seiner Familie nach Argentinien zurückkehrte. Da tat er sich anfangs schwer mit den Idolen des alten Tango. Aber er suchte auch die Nähe von Leuten wie Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese und Julio De Caro. 1946 gründete Piazzolla seine erste eigene Formation, die er 4 Jahre später schon wieder auflösen musste. 1954 studierte er dann in Paris, kurz bei Nadia Boulanger, und die empfahl ihm, sich auf eine Erneuerung des Tango zu konzentrieren und kein mittelmäßiger europäischer Komponist zu werden, worauf Piazzolla sich in einen beispiellosen Schaffensdrang steigerte. Ich mochte immer sehr die Überschrift zu der folgenden Komposition, Tres Minutos con la Realidad, 3 Minuten mit der Realität. Und in 3 Minuten gibt's dann auch schon wieder unsere Realität mit frischen Nachrichten.